Ein Flugzeug liegt im Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn. In 3 Stunden sind sie da zum Wiegenfeste der Mama. Die Sicht ist gut, der Himmel klar. Weiter, weiter ins Feld der Wind. Wir müssen leben, bis wir sterben. Der Mensch gehört nicht in die Luft, so der Herr im Himmel ruft. Seine Söhne auf den Wind, bringt mir die Menschenkind. Das Kind hat noch die Zeit verloren. Da springt ein Widerhall zu Ohren. Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht und der Wolkentreiber lacht, schüttelt wach die Menschenfracht. Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Und das Kind zum Vater spricht: Hörst du denn den Donner nicht? Das ist der König aller Winde. Er will mich zu seinem Kinde. Aus den Rollen treibt die Nacht, in Panik schreit die Menschenfracht.